herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Heute mit dabei Ansgar, der bessere Magier Papenburg. Hallo. Angelo, der neue Fetzplayer. Yo. Und mir, Christian, wie immer mit der sonnigen Seite oben. Sehr schöne Vorstellung. Hey, yo. Wie geht's euch denn? Ja, geht. Ja, läuft. Also ist okay. Wochenende, Sonntag, alles ist gut. Ich hab hier ein Bierchen stehen, alles ist cool. Ja. Redaktion sagt auch, alles positiv. Dann kommen wir zu der klassischen Frage. Was trinkt ihr denn? Bier. Gehörst du auch zu denen, die Angst haben, die Marke zu nennen? Nein, das nicht. Katsching! Es ist einfach dieser, ich schäme mich für das Oettinger. So ist es raus. Aber du schämst dich nicht für das Oettinger, du schämst dich nur für die Submarke von Oettinger, die du jetzt nicht verraten willst. Ist es Hefe? Nein. Oettinger Malz? Nein. Es ist Oettinger Radler. Es ist einfach Oettinger Pilz. Ende. Ja, ich habe mir für das nächste Mal vielleicht überlegt, ein bisschen exotischer zu werden, aber dieses Mal ist es auch okay. Das ist mein Job. Ich hatte vor einiger Zeit Geburtstag und habe eine kleine Flasche Jules Mumm geschenkt gekriegt. Hm. Und die trinke ich alle mit O-Saft. Dankeschön. Ich trinke Sekt mit Orangensaft. Und bisher schmeckt wirklich? Es. Ja, schmeckt eigentlich sogar richtig gut. Diesmal trinke ich nicht aus der Tasse wie den Whisky, so das kann also es funktioniert. Das geht gut. Also du hast bei dir deinen eigenen Sekt empfangen. Nee, ich war in Hannover und habe die da eben schnell. Irgendwer hatte die auf der Tanke besorgt, hat mir die eben schnell irgendwie zugesteckt. Trocken oder? Trocken. Medium. Trocken? Jam, jam. Ich meine, Jules Mumm geht's noch, aber ich bin ja normalerweise auch mehr für die. Ja, der O-Saft zieht den Geschmack auch nicht so runter. Ja, andere Leute mischen Wodka, er mischt Sekt. Darum, ja. So Exotik halt, ne? Ein bisschen was Exotisches. Öfter mal was Neues probieren. Nee, wenn das Abenteuer dein Leben verlässt, ja, wirst du alt, Freund. Ja. Dann wirst du alt. Experimentierfreude. Oh, ich gerade aus der Redaktion. Die Redaktion nennt mich eine Hure. Ja, das ist richtig. Ordnung. Aber im Zusammenhang mit alles Gute nachträglich. Du Hure! Ja, das ist schon in Ordnung. Ja. Wenn ihr denkt, dass das Glückwunsch bedarf, geboren zu werden, schreibt was in die Kommentare. Es wäre schön, mal was da zu sehen. Nein, bitte nicht. Tut es nicht. Wenn ihr 100 Likes macht, dann verraten wir vielleicht sogar das Datum. Richtig. Du kennst das Datum. Was, keiner von euch kennt das Datum. Wenn ihr es 100 mal teilt, kriegt ihr sogar noch ein Skype Foto oder von sonst ihm. Was. Irgendwo muss es sein. Ja. So, bei mir ist es noch nicht entschieden, was ich trinke. Deshalb, ich habe gerade 6 Getränkprodukte bei mir stehen. Hat einer ein W6 zur Hand? Nee, gerade nicht. 4. Nein, ein Würfel. Da werfe ich selbst. Mhm. Ich habe eine. Alter, ich habe eine. 4. Bitteschön. Ja, du bist ein Hellseher, du Hexer. Bei mir gibt es Frankenheim. Ich bin nicht umsonst der beste Magier Papenburgs. Der beste. Yep. Best for a reason. Bei mir gibt's Bier mit einem Nazi-Adler drauf und Apropos Nazi-Adler, ich muss da nochmal mein Haupt beugen für eine Aussage, die ich getätigt habe in Episode 6. Das möchte ich jetzt gerne am Anfang tun, damit ich da mit dem Thema auch unter den Jungs nicht mehr konfrontiert werde. Es ging sich da um Homöopathie und ging dann hinterher von meiner Aussage aus in eine Richtung, die man definitiv verstehen könnte, in eine Richtung alles, was schlecht fürs Erbgut der Menschheit ist, raus. Was ich tatsächlich vergessen hatte, in diesem angerauschten Zustand durch die 2 Bier, die ich hier stehen hatte, zu erwähnen, was die ganze Sache total entschärft, ist tatsächlich einfach die Sache, hey, das gilt nur für mich. Was alle anderen Leute für sich persönlich entscheiden, das ist deren Bier. Ich schreibe niemandem vor und ich halte es nicht für verantwortungslos, wenn Leute mit, was weiß ich, einem schweren Fall von Brustkrebs versuchen, den zu besiegen und hinterher Kinder kriegen und die Möglichkeit, genetisch weiter Brustkrebs Menschen, sage ich jetzt mal, in die Welt zu setzen, weitergeben. Das ist mir persönlich egal bei anderen. Ich selbst habe für mich nur entschieden, so verantwortungstechnisch, nö, würde ich nicht tun, soweit ich Bescheid weiß. Ich hoffe, ich habe das an der Stelle ein bisschen weniger aus der Nazi-Schiene rausgezogen und mehr in so eine, ich weiß nicht was, Packung gepackt. Gut. In eine Trump-Schiene. Ja, eine Trump-Schiene. Das wird die Zukunft zeigen, ob du richtig liegst oder nicht, aber trotzdem. Prost. Prost. Brustkrebsmenschen. Brustkrebsmenschen. Ja, in der Zeitmaschinen-Zukunft werden manche Menschen unter die Erde gehen und nur Brustkrebs haben. Apropos Brustkrebs. So passiert, der Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, ist am Berliner Flughafen von dem Chef des Berliner Flughafens begrüßt worden. Okay. Habe ich jetzt in der Frankfurter Allgemeine gelesen. Jüngster Berlin-Besuch in Begrüßung durch den Flughafenchef hat er abgelehnt. Er hat das extra so eingerichtet, der Zuckerberg, dass er möglichst geheim und unauffällig ankommt, eben damit eben nicht so viel Aufhebens da gemacht wird. Und dann kommt natürlich der Berliner Chef mit Familie und so einer kleinen Presseabteilung und so. Dann eine andere. Es war übelst lustig, weil die haben sich dann noch wortlos quasi zerstritten. Mark Zuckerberg wollte das Flugzeug nicht verlassen. Und der Berlin-Chef, der BR-Flughafen-Chef mit den ganzen Leuten wollte nicht gehen. Und dann saßen die eine halbe Stunde, so wie die Redaktion das gerade schreibt, eine halbe Stunde Mimimi für nichts. Schlussendlich hat der BR-Chef dann aber aufgegeben und hat sich dann doch verkrümelt und Mark konnte dann endlich weiterarbeiten. Ach, schön. Das ist unglaublich unfair. Eine halbe Stunde ist für Verzug für einen Flug richtig wenig. Ich meine, das ist echt unfair, dass er so wenig Zeitverzug hat, bloß weil er ein Promi ist. Nee, es geht einfach darum, dass ein Kundenwunsch einfach ignoriert wird. Marc kam da als Kunde an und hatte extra darauf bestanden, ja quasi, dass eben niemand da ist, dass wir das schnell abhandeln können, dass ich weiter kann, dass ich nicht aufgehalten werde. Und das ist komplett ignoriert worden. Und Presse war da und er wollte das ja explizit nicht. Und genau diese Kontroverse, darum geht's halt. Du bist eine Person öffentlichen Lebens. Du hast damit schon sich selber ins Rampenlicht gestellt. Das heißt, wenn du dich da rausnimmst, hast du das stimmt, aber wenn der Chef dieser Institution, bei der du diesen Wunsch geäußert hast und das einfach als Service annimmst, ja, dieses, hey, ich bin zwar bekannt, aber bitte nicht extra noch Aufmerksamkeit für mich. Wenn da gerade welche Leute zufällig rumlaufen, okay, kannst nichts tun. Das ist dann wieder diese Sache Person des öffentlichen Ansehens. Aber wenn da extra nochmal so ein kleines Begrüßungskomitee auftaucht mit Kamerablitzen und Richtmikrofon und was weiß ich was, ja, das ist definitiv Ignorieren eines Kundenwunsches. Das könnte ja teilweise, glaube ich, sogar wirklich zur Anzeige gebracht werden. Aber verdammter Kundenwunsch, es ist so... Ich kann mir nicht denken, dass du auf Kundenwunsch zum Beispiel am Flughafen verhindern könntest, dass Leute deinen Namen nennen, wenn du aufgeräumt wirst, dass du beim Flug fehlst. Nee. Das heißt, auch wenn du da als normaler Mensch deinen Namen nicht genannt öffentlich haben möchtest, würde das auf jeden Fall ignoriert werden. Ja klar, aber da ging es nicht darum, ich möchte nicht aufgehalten werden und ich möchte nicht das großartige Aufmerksamkeit. Ne? Ich möchte da einfach ganz normal durch und Ende. Das impliziert ja schon, dass du nicht da jetzt großartig noch einen Händedruck, Shake Hands für die Zeitung, hey, Mark Zuckerberg kommt da in Berlin an und gibt dem Chef die Hand und bla bla. Das impliziert das ja schon, dass das nicht gewünscht ist. Finde ich persönlich. Ja, aber er möchte trotzdem extra Rechte haben. Weil es ist ja nicht so, als ob er sich dann verdammt nochmal dorthin gesetzt hätte, die Wartezone dort warten würde, wie jeder normale andere Mensch. Er möchte trotzdem extra Rechte haben und den Scheiß. Das kann er nicht auf beide Versionen haben. Hey, das ging einfach darum, dass mit dem extra Rechte, das trifft, glaube ich, eher auf den BER-Chef zu, weil der hat nämlich laut diesem Text, hat er einfach sich das Recht genommen, wen auch immer persönlich zu begrüßen, wen er möchte. Also er hat ja bewusst eben Marks Wunsch eben widersprochen und trotzdem dieses Begrüßungskomitee eingerichtet. Aus eigenem Willen heraus. Hat sich bewusst dazu entschieden. Das ist interessant zu wissen. Also es wäre interessant zu wissen, ob das wirklich tatsächlich zu seinen Rechten besteht, weil ich könnte es mir halbwegs denken, dass das noch so ein Überbleibselrecht ist. Boah, das wäre jetzt wirklich, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber also ich bin der Meinung, dass der Zuckerberg da definitiv im Recht ist. Obwohl ich kein kein Zuckerberg-Fan bin, muss ich dazu sagen. Ne? Wer ist das schon? Ja, das ist richtig. Aber ne, das ist, wenn David Hasselhoff da jetzt angekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich will da einfach nur durch und der Flughafen-Chef kommt an. Oh mein Gott, ich wäre nicht weggegangen. So, der Flughafen-Chef. Sing erst, I've been looking for freedom. Richtig, genau, weißt du? Und jetzt nochmal. Und nochmal denselben Song. So. Und jetzt lass mich den Hasselhoff reiten. Verstehst du, was ich meine? Das bietet sich einfach an. Und das wird nicht gewünscht. Also das sollte respektiert werden, weil es ist ja, es ist ein Service, der dir da irgendwo auch garantiert wird, weil du nutzt ein Transportsystem, egal welches, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen und nicht um von Punkt A nach Punkt B zu kommen und dann erstmal eine halbe Stunde bis Stunde mit irgendwem zu chillen und dir Fotos machen zu lassen und keine Ahnung was. Das weiß nicht. Ja, aber mir kommt es bloß vor, als ob es dieses, er möchte aber trotzdem vorgelassen werden an der Achterbahn, verdammt nochmal, er möchte richtig schnell da durchkommen, bloß weil er berühmt ist und keinen Trickhack haben will. Ich muss gerade nochmal überlegen, ich suche gerade die Zeile nochmal wieder, was er überhaupt wirklich da wollte. Weil es ist einfach dieses, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, egal was er machen würde, er würde irgendwie für einen Aufstand sorgen. Und weil es ist ja gerade nicht so, dass er sagt, ich möchte nicht diesen Empfang haben, ich möchte stattdessen wie ein normaler Mensch behandelt werden. Was er möchte ist, ich möchte schnell durchgewunken werden. Nee, das habe ich jetzt nicht so verstanden, oder war dem so, Ansgar? Ich suche gerade die Stelle wieder. So wie ich das verstanden hatte, war Zuckerbergs persönliche, also diese Privatjet-Firma, wohl irgendwie mit dem BER-Flughafen da im Gesprächen. Moment. Ich suche das gerade wieder. Irgendwie ging es halt darum, dass die beiden Flughafen, diese Privatjet und der Flughafen sich das wohl irgendwie abgesprochen hatten. Aber was er da wirklich wollte, steht hier in dem Text nicht mehr drin. Und ob er einfach nur schnell durchgewunken werden wollte, wird auch nicht mehr ganz klar. Okay. Also keine Ahnung von der Formulierung und so kam es mir so vor, weil ja, er möchte halt bloß schnell durch, ungesehen und sonst was. Aber wenn er ein normaler Mensch wäre, müsste er wahrscheinlich trotzdem dort ein paar Stunden warten oder Zoll oder sonst ein Scheiß und Gepäck warten und alles Mögliche. Also schneller raus wäre er als normaler Mensch auch nicht gekommen. Na gut, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass er tatsächlich diesen Sonderwunsch getätigt hat. Hey, ich bin reich, ich bin berühmt. A, ich will kein Aufsehen und B, ich möchte schneller abgehandelt werden als andere normale Leute. Dann ist das eine normaler Servicewunsch, okay. Das andere ist aber dieses Vordrängen, weil ich bin reich und berühmt. Aber ich möchte nicht, dass Aufmerksamkeit erregt wird, weil ich reich und berühmt bin. Das widerspricht sich dann natürlich, das ist klar. Denn wenn das der Fall ist, dann sage ich auch, ey, tut mir leid, Marc, aber Pech gehabt, fuck you in the face. Aber ansonsten. Okay, da steht hier von nichts mehr. Ich meine, ich habe das aber irgendwie in einem anderen Beitrag aus einer anderen Zeitung gelesen. Da, wo dann drin stand, dass das irgendwie, wie gesagt, dass diese Privatfluggesellschaft von Marc und der BER sich abgesprochen hatten. Okay. Und dann aber trotzdem. Was dann ist so toll, wenn er einfach bloß verbergen will, dass Terroristen Presse und Pressesprechern und sowas gewesen ist. Ich kann es nicht mehr ganz zusammenfassen. Zusammenkriegen, wie es gelaufen ist. Ist ja auch nicht weiter wichtig. Aber wo wir beim Fliegen sind, Blitzrunde. Oh shit. Funktionierende Gleitflügel aus Haut, die natürlich deshalb eklig aussehen, oder Beine mit den entsprechenden Rückwärtsgelenken wie Vögel oder ein Faun oder ein, scheiße, wie heißt nochmal die Halbziegenkerle? Satyr. Oder ein Satyr, wodurch du schneller rennen kannst. Lederlappen. Lederlappen. Ja, die Redaktion sagt Beine. Die wünscht sich Beine. Weil, what the fuck? Keine Begründung. Keine Begründung. Ja. Auf jeden Fall Lederlappen. Und ich hatte etwas Witziges mitbekommen, die Tage, was vielleicht für dich besonders, Angelo, weil du ja Konsolengamer bist, etwas besonders rauskommt. Ich weiß nicht, hattest du Xbox oder PlayStation? Ja, dann ist es noch nicht der Fall. Weil es gab ja Gerüchte oder eher Aussagen, die daher kamen, dass die Xbox Hardware-Erweiterungen bekommen soll. Oh, ja, habe ich mitgekriegt. Wir sind wieder in dem Zeitalter, wo du dann das Rumble-Pack draufpackst oder das CD-Extra-Laufwerk. Ja, ja. Und dann noch das nächste. Was mir dazu jetzt gerade einfällt, ist, wie unglaublich verkackt Nintendo hat mit der Wii U. Weil die Wii U als moderne Konsole halt auch vollkommen internetfähig sein wollte, haben sie WLAN eingebaut. Und dafür auf einen ganz normalen Ethernet-Kabelanschluss verzichtet. So. Der WLAN-Anschluss in der Konsole ist aber so für den Arsch, das kannst du größtenteils einfach nicht ordentlich einrichten, beziehungsweise wenn du es geschafft hast, ist die Verbindung unglaublich schlecht. Also sind sie hingegangen und haben einen Zusatzadapter entwickelt und dann verkauft für 20 Euro das Stück, wo du dann halt ganz normal ein Kabel reinstecken kannst. Jetzt muss ich aber eben direkt einkeilen, weil das lenkt gerade vom Thema ab. Es ging einfach nur darum, wird Xbox mehr wie ein PC oder wird ein PC mehr wie Xbox? Puh, das ist bei Xbox witzig. Also was würdet ihr wollen? Wäre das einfach bloß mehr Anschlüsse, vielleicht mehr Festplattenoptionen oder RAM einfach? Ich bin für die Trennung von Staat und Kirche. Konsole soll Konsole bleiben und PC soll PC bleiben. Ja, tut mir leid, dann muss ich dir nein, sagen... Nein, geh weg! Durch welches Zeitportal kommunizierst du gerade aus den 90ern? Die Sache ist folgende, du kannst ja mittlerweile schon einfach so Grundvoraussetzungen beim PC, also wie am PC an der Konsole schaffen. Allein schon dadurch, dass du USB-technisch einfach Tastatur und Maus anbringst, um leichter im Browser surfen zu können, Bedieneroberflächen irgendwie anders, ne, einfach damit handhaben, umgehen zu können und so weiter. Ich finde diese Annäherung von der Konsole Richtung PC gar nicht so schlecht, möchte aber schon, dass Konsolen ihren eigenen Stellenwert behalten, weil eine Konsole ist immer noch eine Konsole. Ich habe die PlayStation 4 im Wohnzimmer stehen, unter dem Fernseher, in diesem Regal-Dingens, unter TV-Gerät, Schränkchen, was auch immer. Und es ist quasi meine Medienzentrale im Wohnzimmer. Ne? Darüber kann ich ein bisschen surfen, darüber kann ich mir Videos angucken, Musik hören, zocken, was weiß ich, zwischendurch sogar mal, was weiß ich, wir waren gerade beim Zuckerberg, sprich Facebook öffnen und da ein bisschen rumliken und teilen und was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Möchte aber schon für die ordentlichen Sachen mich tatsächlich mit dem Rechner auseinandersetzen. Was natürlich bedeutet, dass du beides brauchst, wenn du, ja, beides brauchst. Eine sich selbst bestätigende Aussage. Aber egal. Das klingt gerade mehr, als ob du einfach bloß möchtest, dass die Konsole sich mehr Richtung Smartphone entwickelt. Und weniger Richtung PC. Das ist vielleicht sogar tatsächlich die klügere Aussage. Also, ja, doch, das macht bei mir echt Sinn. Ich fänd's cool, ganz ehrlich. Redaktion redet gerade, Xbox muss sich mehr an den PC anpassen, damit die nur noch so mit Sony Schritt halten können. Und irgendwas von Cross-Plattform-Gaming zwischen Konsole und PC. Ach, ja. Aber die Sache ist, diese Annäherung von PC und Konsole ist ja nichts Neues. Ich meine, das hat ja schon angefangen mit der Dreamcast. Die hatte Windows irgendwas oder die konnte Windows, ich glaube NT, laufen lassen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich bei der Dreamcast sehr, sehr, sehr wenig, sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ja, aber ich habe die auch. Die ist ja untergegangen, aber es war ja um die PlayStation 1 Zeiten noch, wo die ja rauskam. Das heißt, es ist schon lange, lange her, dass das angefangen hat. Das ist richtig. Nö, nee, aber ich finde, diese ganze Hardware-Zusatzsachen, die Konsole an sich ist schon teuer genug. Und wenn du da jetzt noch Sachen drumherum dran basteln kannst, um, was weiß ich, zusätzlich dies, das, jenes, bla und Keks und Tralafitti, was jetzt zum Beispiel das neue Spiel The Division angeht, da ist mal ein Gerücht im Umlauf gewesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht ist oder eine bestätigte Neuigkeit oder was auch immer, dass da ein Zusatzadapter an der PlayStation 4 befestigt werden kann, um in diesen, ich sag jetzt mal, PvP-Areas, in dieser Dark Zone, wo du rumrennst und dich tatsächlich gegenseitig abknallen kannst, um den anderen das Loot abzunehmen, kannst du hingehen und diesen Adapter irgendwie zwischenschalten zwischen Internetanschluss quasi und PlayStation, um auf Knopfdruck gewünscht einen gefakten Lag zu produzieren, der dir dann quasi den Vorteil gibt, du schießt, kannst aber nicht getroffen werden, weil du für die Gegner laggst. Richtig mieses Hardware-Cheaten. So, das ist hinter allerletzte, ohne Scheiß. Ich bin auch der Meinung, Cheater haben kleine Schwänze, Punkt. Aber was das für interessante Möglichkeiten gibt, einfach Hardware-Erweiterung für die Konsole, möchte ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Ich möchte da überrascht werden, das, was man braucht, was man für nützlich findet, kann man sich dazu packen, was nicht, das nicht. Dass der PC weiterentwickelt werden muss, hier und da, ganz klar, finde ich super. Aber die Sache ist, viele Argumente sind ja dieses, oh, ich habe die Konsole, weil erstens daran, wenn ich die habe, ist die fertig. Mhm. Haha, ist dann nicht mehr der Fall. Zweitens, die kostet vielleicht nur 500, ein entsprechender PC würde 700 mich kosten. Ah, das Zeug kostet auch noch extra. Ja, richtig. Das heißt, die Vorteile gegenüber einem PC werden schwindend gering. Ja. Besonders erstmal, weil ja, wie angedeutet, dass sie immer näher kommen, aber auch Sachen wie vorher, ja, oh, ich packe ein Spiel rein und ich kann es spielen. Das hast du schon seit was, der PlayStation 3 nicht mehr? Wie, ich packe ein Spiel rein und kann es spielen? Ohne, dass du installieren musst oder sonst einen Scheiß. Es ist tatsächlich seit PlayStation 3 so, dass zumindest ein Hauptbestandteil der Spiele tatsächlich auf der vorhandenen Festplatte installiert werden müssen. Ja. Da sind sie dann von der größeren Festplatte ausgegangen, um Spiel von CD oder Blu-ray oder was auch immer dann auf Festplatte zu transportieren. Und weil sobald das anfängt, was hast du? Du hast, die Konsole ist nicht mehr günstiger. Mhm. Sie ist nicht mehr einfacher. Sie ist nicht mehr schneller. Tja. Du hast keine Vorteile mehr. Das ist richtig. Und trotzdem bleibe ich treuer Kunde. Und warum? Weil ich ein dummer Hund bin. Tja. Ja, aber sonst das mit deiner Wii U-Sache. Komm, Nintendo hat ja eh immer eine Geschichte davon, falsche Entscheidungen zu machen. Es fing das doch schon an mit der verdammten PlayStation. Ja, das ist richtig. Nintendo prägt das irgendwie, aber die schaffen es trotzdem, zumindest noch im Gespräch zu bleiben. Ich finde ja auch viele Dinge, die anbieten, finde ich, ja gut, Wii U ist jetzt zum Beispiel so eine Sache. Ich finde, wenn Retro-Gaming, dann Nintendo. Da bin ich voll für. Also wenn irgendwo ein Retro-Abend oder was, das geht nicht ohne Super Mario World oder irgendeinen alten Legend of Zelda-Teil und Du willst bei dem verdammten Spieleabend Legend of Zelda anfangen? Da bist du doch gerade aus dem ersten Tempel raus. Ah, nee, das ist anders. Ja, zum Beispiel. Aber ist doch egal. Kannst du abspeichern. Auf der SNES. Gut. Läuft. Dann ist nicht oldschool, Mann. Das ist doch egal. Du kannst, okay. Oldschool ist NES. Da gibt's kein Speichern. Okay, doch bei der Zelda. Ich glaube, als eins. SNES ist auch noch oldschool. Ja, finde ich, ist definitiv oldschool. Vor allem auf Röhrenbildschirmen, so wie die Redaktion das gerade verlangt. Ja, das ist richtig. Aber sowas von. Leider habe ich keine Röhre mehr. Leider. Schön flackern, ja. Ist doch egal, das war das alte Feeling. Wir haben jetzt neulich den NES tatsächlich irgendwie erfolgreich an unseren Fernseher anschließen können und es funktioniert. Super Mario Brothers 1 läuft wunderbar und es sieht kacke aus. Es ist so herrlich. Guck mal, bei der Generation hast du noch die ganzen Sprites, die alle dauernd bloß flimmern und sonst was. Und irgendwie sind manche Sachen ja teilweise durchsichtig und sonst was. Und oh. Ja gut, aber wo wir jetzt gerade bei diesen Hardware-Upgrades für Konsolen waren und so, es war doch früher auch schon so, dass du mit so Mini-Upgrades bestimmte Dinge zumindest kombinieren konntest. Wie zum Beispiel der Super Game Boy für den SNES. Wo du diese Spielekassette hattest, wo du einfach das Game Boy-Spiel reingepackt hast, um mit einem Rahmen, den du sogar beeinflussen konntest, das Spiel auf dem Fernseher spielen zu können. Das war super. Das sehe ich, ist eher Emulation. Das ist nicht wirklich ein Upgrade, was wichtig war für die spielige Zeit. Hey, wir reden von Hardware. Das erste, was da der Fall ist, ist das Rumble Pack. Ja, gut, okay, gut. Es geht ja nicht darum, etwas anderes damit zu machen, sondern es geht ja darum, das Spielerlebnis zu erweitern, wie zum Beispiel der Multitap, das er brachte. Ja. Womit du dann 4 statt 2 Controller anschließen konntest. So, weil Game Boy statt Super Nintendo-Spiele auf dem SNES spielen, das hat dich ja kein Stück weitergebracht. Ohne Scheiß, wirklich. Also, das hat dich ja nur was anderes machen lassen. Ich und es ist ja nicht, als ob es dich zwingen würde, für alle zukünftigen Super Nintendo-Spiele den Game Boy Advance Adapter zu haben. Nee, das nicht. Aber der Rumble Pack hat dich doch auch nicht dazu gezwungen, jetzt nur noch, dass bestimmte Spiele haben doch das Rumble Pack nicht vorausgesetzt, oder? Einige meine ich schon. Ich bin da jetzt leider gar nicht so drin, weil zu der Zeit war bei mir schon fuck yeah, Sony, PlayStation. Wuhu. Ja, bei mir ist das Problem PC Gamer Master Race. Ja, gut. Nach NES. nicht SNES, NES, habe ich da eine große Lücke. Aber wo wir gerade bei PlayStation 1, wo ich gerade PlayStation 1 nochmal gehört habe, ich fange demnächst mit einem Let's Play an. Hey, und zwar Breath of Fire 3 für die PlayStation 1. Emuliert auf dem Rechner, aufgenommen, hochgeladen, YouTube wird bald verfügbar sein. Läuft. Das war's. Ja, ja, Eigenwerbung, Eigenwerbung, Eigenwerbung. Also das war da eins deiner Themen. Okay, hast du super übergeleitet. Dankeschön. Hat keiner gemerkt. Ich weiß. So, Blitzrunde. Oh shit. Was witzig ist, ich habe mir die Blitzrunde ja vorher aufgeschrieben, wie es passend hierzu kam. Super Mario 1 oder Sonic 1? Boah, du bist so eine... Wow. Jetzt. Das ist echt fies. Oh, das ist doch scheißegal, ist doch beides Nintendo. Aber das eine ist Fangfrage, das andere ist Frage. Ich sag, weil Super Mario 1 gegen Sonic 1 tatsächlich Sonic. Sonic, ja. Doch, Sonic. Ja, Sonic. Sorry, Nintendo, aber Sega, endlich 30 Jahre zu spät. Oh. Blast Processing hat gewonnen. Ja. Es ist witzig, dass der Kerl, der so schnell läuft, zu spät ja, da ist. Ja, das ist richtig. Ach ja. Ansgar, hast du nur noch ein nettes Thema? Oh Gott, da muss ich... Moment, ich hab... Wie, hast du schon alles durch? Was ist doch so viel? Hast du nicht? So. Nö, ich frag ja bloß, ich möchte ja nicht dominieren. Meins war das letzte, oder? Angelo, hast du ein nettes? Ja, und zwar in Anlehnung an den gestrigen Tag. Wir hatten RP-Sitzung. Wir haben keine Insider. Oh nein, nicht schon wieder ein RP. Oh doch, es ist wieder ein RP-Thema. Aber ich wollte einfach mal fragen, was macht für euch tatsächlich ein gutes Rollenspiel aus? Was muss es mitbringen? Das System oder der Spielarm? Sowohl als auch. Also für mich ist es ein bisschen problematisch. Ich sehe häufig Spiele als Vergleich mit Gerichten. Und dann kommt es halt darauf an, worauf ich Lust habe. Weil manchmal möchtest du bloß einen Snack haben, dann kannst du ein regelleichtes System haben wie D&D 5. Edition oder Risos, was einfach bloß, du hast bloß irgendwie 4 Stats, die Sachen sein können wie Rauchen 2 oder ich bin Superheld 4. Okay. Aber häufiger bin ich dann wirklich bei was, ich möchte was Herzhaftes, Richtiges haben und dann möchte ich halt ein Spielsystem haben, wo ich auch meine Entscheidungen wichtig sind und Einfluss auf alles haben, wie sich mein Charakter spielt, wie der Fluss der Geschichte ist. Also möchtest du DSA? Oh Gott, nein! Nein, so tief möchte ich nicht rein. Ich gehe höchstens bis Shadowrun und das ist ja auch schon ziemliche Arbeit im Hintergrund, aber ich finde, da ist es das noch wert. Ja, das stimmt. Weil fuck this, 3W20 würfeln für einen Skilltest. Leute, habt ihr nie von Modifiern gehört? Das ist der Wahnsinn. Nee, haben sie ja. Ja, haben sie ja. Sie haben ja zwei Seiten nur Modifier, richtig. Stats und Skills und alles, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe es auch nur irgendwie. Nee, es ist, welche Würfel du für welche Skill wirfst. Ich will klettern, also brauche ich Stärke und Mut und nochmal Stärke. Oder nochmal Mut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es quasi zweimal denselben Stat-Würfel. Ich würde mich da an die Redaktion mit. Achso. Ja, die Redaktion schreibt, dass ich Spaß beim Spielen habe und nicht allzu kompliziert, weil das mehr ablenkt. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger mein Konsens. Mir ist es eigentlich relativ egal, ob ich jetzt ein Pocket-RPG spiele oder irgendwas total Auswüchsiges. Das Setting muss mir zu dem Zeitpunkt, und da gehe ich jetzt auch überein mit dem, was Christian sagte, es muss mich für den Moment einfach packen. Und wenn ich nur einmal in meinem ganzen Leben ein Superhelden-RP an einem Abend spiele, weil ich da gerade Bock drauf habe, cool, dann war das für mich aber ein cooler Abend, weil das Setting mir echt gefallen hat. Wenn das von den Regeln her dann auch nicht so mega kompliziert ist, und wie gesagt, da ist für mich DSA einfach raus, weil ich das total nervig finde, wenn du einfach 3 Würfel gleichzeitig oder nacheinander würfeln musst und dann auch noch gegenrechnen musst. Und dann zu gucken, habe ich es jetzt geschafft, über diese 1,20 Meter große Mauer mit Anlauf drüber zu springen, ohne mir einen Knochen zu brechen. Gut, simulationslastige RPs sind bei mir halt raus. Alles andere immer gerne her damit. Ja, aber bei mir ist es noch ein bisschen Stufung, weil man meint, Hauptsache Spaß oder Setting, aber das ist, du kannst Setting geben, wie du willst, aber wenn es zum Beispiel die Regel bloß von Mensch ärgere dich hätte, so, ja, geil, hier bloß ein Würfel und egal, was ich mache, nichts hat Einfluss. Ja gut, aber dann macht es, dann macht, dann ist das zu scheiße. Ja gut, aber dann macht es dir ja auch keinen Spaß und das widerspricht dann wieder dieses, du musst Spaß beim Spielen haben. Was macht für dich denn den Spaß aus? Das Setting muss stimmen und du musst mit den Regeln konform gehen. Die müssen dich A, herausfordern und B, aber nicht viel zu kompliziert sein, oder nicht? Und das schließt ja schon mal Mensch ärgere dich nicht oder Tic-Tac-Toe-Prinzip aus. Ja. Ja, das war eine Stimmung, aber es gibt ein paar wie Call of Cthulhu zum Beispiel, hat man bloß ein paar kurze Sitzungen gemacht. Weil das Problem ist, da machst du halt Charaktere, die absolut von Zufall sind. Das heißt, du kriegst ziemlich häufig Leute, die einfach nicht die Werte haben, dass du das spielen kannst, worauf du gerade Bock hast. Aber auch gleichzeitig, dass häufig Charaktere sehr, sehr ähnlich untereinander sind. Weil einfach, ja, der einzige Unterschied ist, ich habe 10% mehr auf der Skill und 20% weniger auf der Skill. Tja. Es liegt vielleicht daran, dass alles ähnliche Menschen sind, die man spielt. Ich meine, du hast ja in den meisten Fantasy-Settings hast du immer die Möglichkeit, andere Rassen zu spielen, die wie Orks, Zwerge oder was auch immer, die natürlich dann in vielen Dingen komplett unterschiedlich sind. Aber bei Call of Cthulhu spielst du ja rein Menschen. Das ist richtig. Da ist es nicht nur das, da ist es auch dieses, dass die Berufe sich kaum unterscheiden. Das ist so, als ob du Klassen hättest, wie einfach bloß alles sind bloß Fighter bei Pathfinder und alles, was die Klassen sich unterscheiden, ist einfach bloß, welche Klassen Skills sie haben. Ja, das macht aber sonst das, nichts. Das bringt aber auch dieses Setting von Call of Cthulhu so ein bisschen mit. Ich meine, was bringt es dir, wenn du einen Kindergärtner spielst? Ja, der Wahnsinn befällt dich noch schneller. Ja, zum Beispiel. Das ist super. Was? Wirklich? Komm, eine Kindergärtnerin wäre doch so scheiße tough gegen Wahnsinn, wenn es mit solchen Kackdreckskindern jeden Tag agieren müsste. Nein. Dude, das sind die 20er. Du weißt gar nicht, wie dreist die Kinder drauf waren. Das sind nicht unbedingt die 20er. Es gibt ja auch Cthulhu Dark Ages oder Cthulhu Moderne oder ja, aber jeder spielt Delta die 20er, Mann. Glaube ich, in der Zukunft. Ich weiß das gar nicht. Jeder spielt die 20er. Also 20er werden sehr stark bevorzugt, definitiv. Finde ja, ich vom Setting her auch sehr geil. Ich selbst aber mag das Call of Cthulhu Regelwerk an sich auch nicht so sehr, weil ich es bringt ein paar coole Ideen für bestimmte Mechanismen mit, dieses Panik, Angst und so weiter. Aber ich finde, dafür ist es zu komplex. Es gibt sehr viel einfachere Sachen. Der Bo hatte da mal was. Was? Prozentwurf ist dir zu kompliziert? Und da sind wir wieder bei dieser Spaßmechanik, denn zum Beispiel, weil ich ja sehr viel von dem Lovecraft-Kram lese und mir dieser ganze Horror-Aspekt super gefällt, bringt mir Call of Cthulhu immens viel Spaß. Mindestens so viel wie Pathfinder. Okay. Also ich spiel ziemlich gerne Call of Cthulhu. Okay, siehst du, und da gehen die Geschmäcker wieder einfach auseinander. Ne? Das ist so wie, hey, findest du das Bild hübsch? Oh Gott, nein. Weißt du, kannst du ja so verallgemeinert gar nicht sagen. Ja, aber dann komme ich mit dem Punkt, hast du auch schon mal irgendwie eine längere Kampagne Call of Cthulhu gespielt oder bloß immer einzelne One-Shots? Nee, ich habe tatsächlich nur One-Shots gespielt. Also Kampagnenerfahrung habe ich in Call of Cthulhu nicht, aber musste ich für den Zeitpunkt damals auch nicht haben. Das war eine freie Entscheidung. Dafür hat mich das Spiel nicht so angefixt. Sowohl vom Setting her, als auch von den Regeln her. Es ist, da kann jetzt jeder sagen, was er möchte, aber es ist, ich weiß nicht, ist nicht so ganz meins. Ab und zu ja, aber muss ich nicht hauptsächlich fahren. Ich fahre eigentlich ganz gut mit. Das hat mein Grund. Es ist ein Snack, aber wenn du Hunger hast, dann... Ja, richtig, dann gönne ich mir lieber Pathfinder. Dann kannst du vielleicht einmal McDonald's die Woche, aber dann... Ach, Quatsch. Jetzt hör auf mit McDonald's, Alter. Das geht gar nicht. Apropos McDonald's. Okay, warte, sorry, falscher Vergleich. Wurst oder Käse? Wurst. Wurst. Ah, nee, wow. Doch Wurst. Wow, Redaktion sagt auch Wurst. Ich sage Käse. Tja, ihr habt alle verloren. Ja, du bist ja der Hipster. Hipster! Der vielen sagt auch Wurst. Oh, da kommt noch eine Blitzrunde hinterher. Oh shit. Dosen oder Flaschenbier? Flaschen. Flaschen. Ich warte auf die Redaktion. Okay, Flasche hat gewonnen. Voll verschrieben, ja. Flasche. Ja, es ist der ist auch schon ein bisschen zu tief in der Flasche. Das ist eine Mischung aus Flasche und Flakon. Flaqué. Aber wir waren ja gerade beim Essen und ich hatte mit der Wurst und dem Käse, ich hatte nämlich eine interessante Frage gedacht, weil wenn wir ja ans Kino denken, denken wir immer bloß Popcorn. Ja, bietet sich an, ne? Aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon, hat sich ja rausgestellt, dass auch Nachos dazu was ja eigentlich auch was recht einfach herzustellendes ist, mit bloß einer Soße drauf und trotzdem eigentlich was, was ein bisschen scheiße ist, weil das laut zu essen ist, so. Was kann man denn sonst als Snack im Kino haben? Weil es muss ja trotzdem was sein, was eigentlich spottbillig ist, damit die richtig gut Profit daran machen können, weil scheinbar seitdem Disney ja die Preise hochgezogen hat, müssen sie ja woanders die Preise erholen. Naja, also Kino versucht es zumindest im Sommer massiv, ja auch mit Eis. Mittlerweile läuft aber meiner Erfahrung nach auch keiner mehr rum, der direkt nach der Eiswerbung reinkommt und fragt, ob jemand jetzt ein verdammtes Magnum haben möchte. Zumindest ist mir das jetzt seit Jahren nicht mehr passiert. Mir auch nicht, aber ich rate, dass bei Kinderfilmen das vielleicht anders ist. Ja, das ist möglich. Ich weiß nicht, Weingummi würde sich anbieten, also Gummizucker. Aber das ist auch nicht, weißt du, da isst du eine bestimmte Menge von, dann kriegst du Bauchschmerzen. Oder du... Und Klebrigkeit ist auch ein Faktor. Ja, aber die würden ja aufpassen im Kino, dass du nur so Minimalmengen dir quasi kaufen kannst, einfach um zu gewährleisten, dass du nach dieser Tüte Mini-Gummibärchen immer noch Hunger hast. Naja, klar. Verkaufsstrategie. Ja, wie ist denn so mit diesen Kirmes-Sachen wie Zuckerwatte? Nee, gar keinen Fall. Kannst du nicht machen. Das ist zu aufwendig. Kannst du vergessen. Die fällt dir einmal weg, dann hast du den ganzen Teppich ruiniert. Richtig. Von dem Scheiß. Weil der wird automatisch liegen gelassen, festgetreten, whatever. Eben. Kaugummi kannst du vergessen. Es ist scheiß Zucker, du machst ein bisschen Wasser drüber und es ist weg. Ja gut, aber hast du Bock jedes Mal nach anderthalb Stunden Film plus vielleicht 20 Minuten Werbung, also nach zwei Stunden, sage ich jetzt mal, den Saal komplett zu fluten? Weil überall Zucker klebt. Also das Ding irgendwann mal gespült wird, selbst wenn du dort Käse verlässt. Irgendwann mal ist aber uncool. Müsste eigentlich nach jeder Vorstellung müssen die ja einmal immer. Was ist besser rauszuholen? Bisschen Zucker oder Käse vor dem scheiß Käse-Dip, den 3 Litern, den Leute ja, ausgeben? Ja gut, aber wie schnell ist der Käse denn bitte hart? Und also... Nicht die Käsesoße, die ist mit so viel Sahne und sonst ein Scheiß, die ist garantiert flüssig. Ah, gut, ich bin kein Fan von Nachos im Kino. Und das letzte Mal, als wir uns Deadpool angeguckt haben, war dem tatsächlich so, dass wir Nachos mit Käse geholt haben. Aber sonst bin ich eigentlich so eher der Popcorn-Fan oder das Kino bei uns bietet halt auch so Weingummi. Dosen an, sag ich jetzt mal, wo du so unterschiedliche Arten hast, was weiß ich, weiße Mäuse, Gummibärchen, Schlümpfe, all so ein Scheiß drin halt. Ich denke, von diesen Kirmes-Sachen könnte vielleicht passen gebrannte Mandeln. Oh. Die könnten funktionieren, ja. Denke ich. Auf Pistazien hätte ich Lust. Drin. Pistazien im Kino, das wäre toll. Ist aber auch laut, ich denk bloß, wegen der Schale. Und die Packung könnte für mich bloß ein bisschen Probleme haben, wenn du halt eine Tüte oder so einen Scheiß hast. Aber das ist ja eigentlich auch schon, Popcorn ist ja auch nicht unbedingt das leiseste Essen. Ah, es geht. Aber trotzdem leiser als Nachos. Ja, wenn da so an 10 unterschiedlichen Stationen im Kino dann immer so dieses... Nee. Na gut, aber dafür gehst du ins Kino, um gestört zu werden. Und angehustet zu werden und die ganze Stunde einen Hinterkopf zu bekommen. Hey, ich war mit einem gemeinsamen Bekannten war ich im Kino, ja, und zwar in Batman The Dark Knight Rises. Und das ist derjenige mit den Abgasproblemen. Welcher war das? Und der mit Bane. Welcher war das? 1, 2 oder 3? Der mit Bane, Teil 3. Batman! Richtig, die Redaktion hat richtig geraten. Tobi und Bane. Ja, es war. Keiner Name, ich habe keinen Bock zu piepen. Tobi. Und der Herr der donnernden Fürze war tatsächlich sehr unangenehm an diesem Abend. Und alles andere um mich herum konnte ich ausblenden. Inklusive Film. Aber es war einfach so. Also wo wir gerade bei Störungen waren. Gut. Nein, das lese ich jetzt nicht vor. Ja, aber sonst Brotlastige Anmerkung ist ja an die Redaktion Sonne schreibt sich mit E am Ende. Wie wär's denn mit Pommes? Oder wäre die zu fettig? Ja, zu fettig. Nee, Pommes, weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Du brauchst ja auch was, was essbar ist, eine Stunde Biere dran. Gibt es ja auch da. Ja, das stimmt. Zumindest das Kino bei uns bietet auch Bier an. Ja gut, dann könntest du eigentlich auch mit so einem TV-Dinner da reinlaufen, die das in der Mikrowelle warm machen lassen, bezahlen und dann ne, so ein Cordon Bleu-Set mit, was weiß ich was, Kartoffeln oder was. Also, Rentnerfutter. Ja, richtig. Ja, was ich meine, es muss ja eine Stunde lang haltbar sein. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja gut, aber... Und Pommes nach einer Stunde wäre kalt. Ja, richtig. Und du versuchst ja auch mit dem Essen irgendwie lange hinzukommen, weil du snackst ja während dem Film die ganze Zeit. Wenn du jetzt in so einem Überlänge-Film sitzt und dann hast du nach 20 Minuten die Pommes weggefressen oder eben nach 2 Stunden kalte, eklige Papp-Pommes da. Das, ja. Der Redaktion. Das hast du eigentlich auch bei Nachos. Weil wenn die Käsesoße kalt wird, Ja, dann hast du halt Nachos. Dann nehme ich halt nicht mehr den Käse-Dip. Deswegen bin ich kein Nachos mit Käse-Dip-Fan im Kino. Ich schon. Tja. Das wäre eine interessante Blitzrunde geworden. Ja, das willst du dir nicht machen. Ja. Ansonsten, was habe ich sonst noch gelesen? Moment, wo war's? Wo waren die Nachrichten? Nee. Sonst, du hast Zeit, also haben wir Zeit für eine Blitzrunde. Oh, scheiße. Okay. Guitar Hero oder SingStar? SingStar. Mhm. Oh, scheiße. Oh Mann, warum machst du es immer so schwer? Weil das die Absicht ist, Mann. Guitar Hero. Guitar Hero. Redaktion sagt auch Guitar Hero, ja. 3-1, SingStar wohl verbannt in den Nexus. Du hast verloren. Das ist mir egal. Donnerstag bin ich wieder im Pub, das ist Karaoke, das ist live SingStar. Das ist Üben für wenn es wichtig wird. Oh, ich würde so gerne Guitar Hero auf der Bühne statt Karaoke sehen. Gibt es, glaube ich. Ich glaube, es gibt tatsächlich Bars, die sowas anbieten. Also zumindest, als es so unglaublich gehypt wurde. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also, das könnte so toll sein, wenn du einfach bloß... Was, die haben sich zweimal verspielt. Fuh, ja, oder Rock, oder Fuh, Rockband. Ihr sagt. Ach, warte, sie haben wieder 3 gute Noten gespielt. Yay. Aber ich bin auch ein bisschen raus von dem Ding, muss ich gerade sagen, weil ich habe zum Beispiel noch nicht das mitbekommen mit der Guitar Hero, wo du ja irgendwie jetzt so hoch und runter mit den Tasten ziehen musst. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, bei der wievielten Ausgabe von der Spieleserie, die jetzt gerade sind. Ich hab keinen Plan. Ich hab Guitar Hero... Also ich hatte 3. Ja. Aktuell ist irgendwie live. Ich hab Guitar Hero 3 habe ich noch gespielt. Ja. Aber ansonsten... Ja. Nach mir die Sintflut. Ne, Guitar Hero 4? Gab's das über? Nee. Ich glaube Guitar Hero 3 habe ich gespielt. Weiß nicht, Rock oder so? Also es gab ja so eine Edition. Legends of Rock noch. War das, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und dann gab es ja noch Rockband, ja, Rock. Beatles, Metallica oder das SingStar. Ja. Ja. Sonst gibt es ja noch das schöne, kennt ihr das, wo man eine echte Gitarre an seinen PC anschließt und dann versucht damit zu lernen, aber im Stil von Guitar Hero? Ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und Programme, die dann deine gespielten Noten dir teilweise sogar als Tabs schreiben. Das heißt also, während du gerade irgendeinen Riff spielst, wo du meinst, der klingt ganz toll, kannst du den quasi über den Rechner visuell als ordentliche Tabulatur oder als Noten angeben lassen, damit du das weitergeben kannst an die Leute, mit denen du zum Beispiel in der Band zusammen spielst. Ein Arbeitskollege von mir arbeitet mit so Systemen. Der spielt halt leidenschaftlich gerne E-Gitarre und ist jetzt gerade auch in einem Bandprojekt. Relativ frisch alles. Und da fällt unter anderem halt auch Audacity rein. Darüber nimmt er zum Beispiel die Sachen auf, weil das eine sehr gute Qualität anscheinend hat. Großer Fan davon bin ich allerdings nicht. Tja, das muss ja jeder für sich denken. Ich denke nur, dass das problematisch sein könnte, weil du denkst ja, ah, dann hole ich mir das, ist ja kein Problem. Das Ding erfordert aber trotzdem ein Gerät, was auf USB den normalen Gitarrenanschluss umändert. Was dann für Leute, die es vergessen haben, ziemlich scheiße kommt. Das ist richtig. Also wie immer, Vorsicht beim Programmkauf. Nicht alles, was im Steam Sale ist, sollte man auch sofort kaufen. Das ist richtig. Und seien wir ehrlich, wir haben garantiert alle 2 Dutzend Spiele, die wir noch nie angespielt haben. Nein. Nee, ich glaube, nicht so viele sind es bei mir auch nicht. Ich habe kein einziges Spiel bei Steam, das ich noch nicht gespielt habe. Also nicht lange gespielt, aber so 4, 5 Och, Stunden. Da hast du aber bei den Steam-Sales nicht zugeschlagen, nee, Mann. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja auch PC. Ich spiele ja super selten am PC. Ja, selber schuld. Ich bin ja Konsolenkind. Aber sonst hätte ich noch ein kleines Thema. Habt ihr euch den Ghostbusters-Trailer angesehen? Ach, verdammt, ich wusste, ich habe was vergessen. Mehr hören. Ja, ich habe ihn gesehen. Du hast ihn wenigstens gesehen. Alles nur nicht. So, ob man jetzt gemacht hat oder nicht, ich fand's nicht wirklich gut, weil ich zum Beispiel die Effekte nicht besonders gut fand. Weil teilweise die Monster oder Geister sahen so aus, als ob sie aus einem PlayStation 3-Spiel stammen würden. Die Geister sehen aus wie fucking Neon-Reklame. Warum zur Hölle sind alle cyanblau-Neon am Leuchten? Und Schleim wird gesprüht, als ob wir wieder auf Nickelodeon wären. Das ist wenigstens gut. Okay. Das passt ja noch zu den alten. Ich weiß nicht, warum haben sie sich. Ach, ich mag nicht mehr mich über diese Scheiße unterhalten müssen. Wir wissen ganz genau, dass Remakes nichts für Fans der alten Franchises und der alten. Ja, aber das Problem ist. Ja, das will ich aussprechen. Mein eigentlicher Punkt war ja etwas peripher, tangentiell dazu. Nämlich, das ist ja, was rumgegangen wurde, aber das große Problem ist, selbst Leute, die Beschwerden haben, wie wir jetzt gerade, werden online sofort auseinandergerissen, bloß weil, oh mein Gott, ihr seid bloß dagegen, weil das jetzt ja mit voll Frauen cast. Ja, das ist aber Bullshit. Hallo, liebe Lesben, falls ihr immer noch hier hingedingt wurdet vom lesbentreff.de, ja, schreibt mal die Leute an, dass das aktualisiert werden soll. Wir sind nicht mehr die Art von Knackpunkt. Okay. Ja, das ist traurig, dass man das immer wieder sagen muss, dass einem das scheißegal ist, welches Geschlecht der Hauptcast gerade hat. Das hat nichts damit zu tun, dass der Film trotzdem scheiße wird. Also ob er wird, wer weiß, aber es sieht nicht gut aus. Besonders auch ein paar der Scherze sind einfach nur schlecht. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Film schlecht wird. Also ich gucke mir gerade in diesem Augenblick stumm den Trailer im Hintergrund an. Und ich muss sagen, alles das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist in den ersten, wo bin ich jetzt? Noch nicht mal bei einer Minute alles zugetroffen. Neongeister, schlechter Schleim und die Frauen. Ich kann sie jetzt gerade nicht hören, aber ich kenne die Schauspieler, bis auf eine. Und ich mag auch den Humor nicht. Ja, es ist sehr seltsam. Es ist die klassische Remake-Formel. Du nimmst dieses Franchise, du machst was Neues draus. Hier und da nimmst du kleine Stücke, die besonders toll waren in den alten Sachen und packst ihnen das neu rein, damit die Leute, die das von früher kennen, denken, oh ja, das kenne ich noch von früher. Ja klar, Slimer, Ecto 1, so die Sachen. Ja, das ist die alte Formel. Das ist die ganz klassische Formel. Wir machen was Neues draus mit kleinen Stücken für Nostalgiker. Mhm. Damit die sich erinnern, wie toll die alten Sachen waren. Aber das Beleidigendste dabei ist ja, wie das anfängt, vor 30 Jahren haben ein paar Männer die Stadt gerettet. Nee, es waren Wissenschaftler. Ja, okay, ich sehe es ja gerade nicht live dabei. Das Problem ist bloß, das ist in dem Universum, wo die Frauen spielen, nicht passiert. Warum ist das im Trailer? Vielleicht ist es vergessen worden. Weil, nee, es ist ein harter Reboot, das ist nie passiert. Ja, aber es wird doch im Trailer angesagt. Ja, das ist aber was. Ja, deswegen ist das falsch, die lügen. Okay. Also vielleicht haben wir noch Hoffnung, es wird definitiv ja noch wahrscheinlich einen zweiten Trailer geben, der anderes Material zeigt, der einen anderen Blickwinkel drauf wirft. Vielleicht kommt noch was Gutes bei Raum. Aber für mich ist das ansonsten... Ich habe nicht viel Hoffnung nach dem Scheiß The Power of Pain Compels You. Okay. Weil, hast du den Trailer durchgesehen jetzt? Oder ja, der ist durch. War das nicht sogar da die Szene, wo die dicken Witz, the power of Patty compels you? Nee, da war einfach bloß, wo die eine war scheinbar besessen. Und das war auch schon ein Plot, den die gespoilt haben, Phil, weil er scheinbar klingt, als ob das was in der zweiten Hälfte des Films erst passieren würde. Okay. Auf jeden Fall, irgendwie eine Frau ist besessen und die etwas breitere schwarze Frau haut der eine rein und dann the power of pain compels you. Der Geist verlässt offensichtlich im grünen Schwall den Körper. Mhm. Und sie haut nochmal rein, nachdem sie wieder okay ist, weil sie nicht gemerkt hat, dass was Grünes den Körper verlassen hat. Tja, so ist das. Eins muss ich sagen, der Film hat mich, bevor ich überhaupt gehört habe, dass der Trailer raus ist, vor Monaten irgendwann hörte ich, Chris Hemsworth wird machen. Und er übernimmt ja... Thor, ach stimmt. Richtig. Thor spielt mit und Thor übernimmt wohl die Rolle von Janine, also der Sekretärin. Er ist die männliche Sekretärin. Genau das, er ist die männliche Sekretärin. Und ich seh da einfach sehr viel Schmunzelfaktor zwischen der Schauspielerin aus Mike and Molly, deren Name mir gerade nicht bekannt ist, und Melissa McCarthy, kann das sein? Ja, ne? Und Thor. Einfach keine Ahnung, wie sie vielleicht versucht, sich an ihn ranzuschmeißen oder sowas. Hey, es wäre witzig vielleicht, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich würde es witzig finden, wenn es wie in dem alten Set dann ist, halt mit den männlichen Ghostbustern und der eigentlichen Janine, dass da so eine sexuelle Spannung herrscht die ganze Zeit zwischen Janine und Egan. Ah ja. Oder der Frau, die jetzt halt diese Egan-Figur übernimmt. Ja, so wie ich gehört habe, ist das Melissa McCarthy. Deswegen habe ich sie auch genommen. Ich weiß es nicht. Vom Trailer her habe ich nicht raussehen können, wer Egan sein soll. Da war doch, die Tuse, die diese komische, vorderlastige Frisur hat. Diese Blonde. Die hat den Wissenschaftsteil, aber dieser schlechte Humorteil, der mehr Richtung Wankman guckt. Also sie das musst du völlig außer vor lassen. Das habe ich in irgendeinem Beitrag gelesen, das haben die gesagt, ja, wir haben das aus Nostalgie gemacht, weil wir alle Egan so toll finden. Darum haben wir gesagt, ihre Frisur muss ähnlich sein wie die von Egan. Ah, okay. Darum weiß ich, dass diese kleine Blonde mit diesem komischen, vorderlastigen Haartolle Egan sein soll. Okay, dann ist sie das nicht. Ach, das ist doof. Ich habe bloß eine letzte Hoffnung. Das finde ich super, weil dann kannst du sie wenigstens von den ganzen anderen Leuten unterscheiden. Ja, das ist richtig. Was mich am allermeisten stört, weil wirklich, weil eine breitere weiße Frau, eine dunklere weiße Frau und eine breitere schwarze Frau kannst du nicht auseinanderhalten, ohne dass sie eine seltsame Männerfigur haben. Über den ganzen Film terrorisieren, weil die schwarze Frau ist keine Wissenschaftlerin. Hey, das war Winston auch nicht. Winston war auch kein Wissenschaftler. Ja, das war die 80er. Das sind ja auch Kerle. Ja, jetzt geht es ja um Frauen. Da muss man ja auch sofort das Thema anders beleuchten. Ja, natürlich, total. Ja, unbedingt. Das muss jetzt pink beleuchtet werden, oder was? Die Redaktion dreht gerade am Rad. Telefone glühen heiß. Ich habe bloß ein bisschen Hoffnung, weil fast vor ich von Reviews und so gesehen habe, war ein Punkt, der gut geschrieben war. Habt ihr den Film Spy gesehen? Ja. Nein. Oh Gott, der war so. Ich hatte den nicht gesehen und da ist ja irgendwie auch eine der Hauptcharaktere jetzt in Ghostbusters drin. Ja. Der Film war super. Und sie. Und aber Spy soll auch einen dermaßen scheiß Trailer gehabt haben. Und war trotzdem ein super Film, den alle gemocht haben, die das dann Wort der Review gemacht haben. Das heißt, die haben, wenn das ähnlich ist, haben die Hoffnung, war einfach bloß das Potenzial dieser paar Künstler das überschreiben könnte. Und das vielleicht haben die einfach bloß Vollidioten, die keinen Trailer zusammenschneiden kann. Ohne dass sie Wump gehen. Okay. Ja, das kann man so. So. Wenn wir Glück haben, wird es laufen. Ich habe aber keine Hoffnung. Also Ghostbusters. Die Redaktion weist uns gerade auf die Zeit hin. Ja, also. Hey, Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Ghostbusters, ich sag bei dir. Blitzrunde. Shotgun oder SMG? Oh fuck, Shotgun. Shit. SMG. SMG. Was sagt die Redaktion? Außer Redaktion was kommt die Redaktion? Nicht. Redaktion. SMG oder Shotgun. Jetzt. Die kann es auch bloß zum Unentschieden retten. Das heißt, SMG wird auf jeden Fall schon mal nicht schlecht darstellen. Die Redaktion schreibt nichts. Die kann doch nicht jetzt weg sein. Sie ist gestorben. Nein. Oh, ja. God damn you, Internet. Dann haben wir halt... You've done it. Jemand hat You've killed them all. Nee, pass auf, jemand hat die Redaktion abgeschossen mit einer SMG. Nein, mit einer Shotgun. Damit nicht noch ein SMG raus kommt. Egal. Gute Nein. alte Shotgun. Der ist ein verdammter Exot. Vielleicht will er bloß Pistole. Na, die Redaktion hat gerade zugestanden, dass sie nicht aufs Klo ihr Handy mit Skype nimmt. Tja. Yes! Nein! Shotgun! Shotgun unentschieden. Shotgun. Nächstes Mal. Shotgun am Laptop. Nächstes Mal. Das muss noch geklärt werden. Ja. Das Thema ist noch nicht durch. Okay. Gut. So, aber wir sind ja langsam so an der Zeit. Hat noch einer ein dringendes Thema oder wollen wir denn Nein. dann zu unserer Film-Review kommen? Ja, wir können ja. zum Film kommen. So, für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, jetzt einsteigen. Warum habt ihr nicht Folge 1 bis 7 geguckt und erst bei 8 rein? Egal. Ihr dürft auch hier mit rein. Wir gucken uns immer jede Woche einen der 250 beliebtesten Filme von der IMDb-Liste an und versuchen, die neu einzustufen, weil die normale Einstufung ist absolut Bullshit. Mhm. Wirklich, Gladiator besser als Alien? Nein. Guter Film, aber nicht so gut. So. Und für diese Woche haben wir uns angeschaut unseren fünften Film, Reservoir Dogs. Oh yeah. Hatte den noch jemand von euch noch nicht zuvor gesehen gehabt? Meine andere Hälfte, aber sie hat es heute nachgeholt. Und was hat sie davon gehalten? Sie fand den sie hat gesagt, es ist ein Tarantino-Film, das erkennt man sofort. Ja, Spoiler-Alarm! Weil das am Anfang gesagt wird, oder? Was? Nein. Also ich denke, wir sollten ja erstmal noch, was wir davon halten, ohne genau, Spoiler, und dann können wir tief in die Materie reingehen. Ja. Deswegen ist ein Tarantino-Film ist ja auch der erste Film, der in Kinos kam von Tarantino. Mhm. Und ja, es ist ein cooler Film, aber ich muss ehrlich sagen, ein paar seiner späteren Filme sind etwas besser. Ja, ganz klar. Definitiv. Aber für das, was es ist, ist es schon äußerste Granate. Es ist. Und der Film ist nur produziert für den Soundtrack, weil ich glaube, unter den Filmen, die wir gesehen haben und wahrscheinlich noch lange sehen werden, wird das ein Film sein mit dem besten Soundtrack. Das ist richtig. Vor allem überschneidet sich der Soundtrack ja auch prozentual minimal, aber egal, mit Guardians of the Galaxy. Wer möchtet ihr sein? Welche Farbe? Boah, wer von denen wäre ich gerne? Mr. White, einfach weil es cooler klingt als Mr. Pink. Das ist richtig, das ist richtig. Ich find auch diese Diskussion über den Namen. Ich möchte Mr. Orange sein. Also ganz ehrlich, nicht wirklich. Einfach vom Coolness-Faktor her mochte ich den Mr. Blond, obwohl das halt voll der Psycho ist. Aber wer davon wäre ich gerne gewesen? Müsste ich sagen, ich mochte Fast Eddie. Nice Guy Eddie. Ja, genau. Ah ja, der nette Eddie war es. Richtig, genau, der nette Eddie war es. Ja. Der nette Eddie war auch so dieses, so wie er da in diesen Trainingsklamotten auftaucht, vorher im Anzug, dann diesen Trainingsklamotten, Goldringe, die Haare, es stimmte alles zueinander, aber es wirkte trotzdem total unauthentisch für das, was er darstellen wollte. Also so. Du gehst voll unlogisch ran. Jeder will natürlich Mr. Pink sein. Natürlich möchte man eigentlich Mr. Pink sein, aber man möchte nicht Mr. Pink sein, weil man dann Mr. Pink ist. Also vom Namen her. Hey, selbst Pink hat sich nach Mr. Pink das benannt. Das ist richtig. So, also wenn du mit Dear Mr. President oder Just Like a Pill irgendwie dich reinfühlst, dann bist du da schon dran. Weil er ist der Kerl, der keine Scheiße nimmt, sich nicht an die sozialen Normen hält, dass du verdammt nochmal Trinkgeld zahlen ja. müsstest. Mhm. Kein Problem damit hat über scheiß Madonna-Songs. Ja, das ist richtig. Und hoffnungsvoll vielleicht der Einzige ist, der lebend mit der Scheiße davongekommen ist. Nach eigener Aussage ist er ja auch der Einzige, Spoiler, der Scheiße. Wirklich professionell ist. Ja, das stimmt. Der Einzige, der wirklich professionell ist. Ja. Mhm. Und bei dir, Ansgar, welche Farbe willst du sein? Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Ahnung. Ich möchte nicht Mr. Brown sein und ich möchte auch nicht Mr. Orange sein, weil das beides Charaktere sind, die abgeballert werden. Ach, dann möchtest du also auch nicht Mr. Blue sein? Nee, glaube ich auch nicht. Oder blond. Ich möchte auch nicht der Cop sein. Dann möchtest du auch nicht der Cop. Ich glaube echt auch, ja. Mr. Blonde oder ja, Mr. White war einfach, Dude, keine Ahnung. Du hast schon gesagt, du möchtest nicht angeschossen werden, dann kannst du nur Mr. Pink vielleicht sein. Das ist richtig. Dann kannst du nur Mr. Pink sein. Spoiler. Okay, wirklicher Spoiler. Jetzt pass auf, jetzt kommt der wirkliche Spoiler. Wenn ihr diesen Spoiler jetzt nicht hören wollt, müsst ihr jetzt ausmachen. Das ist richtig. Jeder in dem Film wird abgeballert. Das ist richtig. Nein, nicht doch. Mr. Pink. Auch der. Du hörst bloß Schüsse draußen, du weißt nicht, ob er getroffen wurde. Du weißt, dass er getroffen wurde. Und die Polizei braucht lange, um reinzukommen. Du hörst das Auto losfahren. Du hörst Schüsse. Es wird gesagt, nehmen Sie die Hände weg vom Steuer, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Ja, und sie dann, knallen ihn definitiv ab, wenn und dann, sie das dann, nicht gemacht dann haben. Dann wiederholen die diesen Befehl mehrfach und dann sagt von draußen irgendwann einer, okay, Situation entschärft. Der hat sich nicht bewegt am Steuer die ganze Zeit. Also der wird definitiv abgeknallt worden sein. Ob der jetzt tot ist, ob der tot ist, weißt du nicht. Aber der ist definitiv getroffen worden und scheint das Fahrzeug dann irgendwo gegen gefahren zu haben. Ja, ist er trotzdem besser als alle anderen. Naja, aber jeder hat sich Kugeln gefressen. So, aber, weil für Leute, die den Film nicht kennen, jetzt sind wir ja absolut in den Spoilern. Ihr solltet ihn auf jeden Fall mal angucken, weil es geht um einen Film, wo es erstmal anfängt, bloß mit einem Satz Leute in schwarzen Anzügen. Ja, das ist richtig. In einem Diner, die über die dümmste Scheiße labern. Und zwar über... Ob man Trinkgeld bezahlen soll. Über Madonna-Songs und was sie bedeuten. Und mit riesigen Schwänzen. Richtig, Like a Virgin ist nicht kein Song über Jungfräulichkeit, sondern wie Sex mit einem neuen, riesigen 30 Zentimeter Lyrus sich anfühlt, wie wieder Jungfrau zu sein. All so ein Scheiß. Tarantino-Dialoge. Und wie toll das 70er-Jahre-Radio gerade die tollen Lieder spielt, die dann im Soundtrack ja. landen. Das ist Reservoir Dogs. So fängt dieser Film an. Und nach lernt man die Charaktere kennen und die eigentliche ja. Handlung, in der es sich eigentlich um einen Coup geht. Story im Kurzen also ist, glaube ich, fünf Verbrecher, die sich untereinander nicht kennen, die angeheuert werden, um einen Diamantenraub, war das, glaube ich? Ein Diamantenraub. Durchzuziehen. Ja, Diamantenraub. Und erst nachdem alles schiefgegangen ist, stellt sich raus, dass wohl irgendeiner davon eine Ratte ist. Also ein Verräter. Weil die Polizei sofort da war. Ja. Richtig. Es ist ein Heist-Film, wo du den Heist, den Einbruch, niemals siehst. Richtig, der Film hat doch super... Es ist bloß davor und danach und ein bisschen... Also es ist, wenn ihr Quentin Tarantino irgendwas von ihm auch nur ansatzweise gemocht hat, das ist richtig gut, wo es den Anfang gefunden hat. Weil Dialoge, die scheinbar über die zufälligste Scheiße gehen, die dir aber die tiefsten inneren Methoden, wie der Charakter funktioniert, irgendwie doch nahebringen. Mhm. Richtig, richtig toll ist auch die Tatsache, dass, verdammt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. warte. Sieg. Ich komme gleich wieder drauf. Redet mal weiter. Ich würde bloß warnen, wenn ihr den versucht, auf Englisch zu sehen, die ersten paar Minuten sind ein bisschen nervig, weil der eine, Kerl, der angeschossen wurde und dort reingezerrt wurde am Anfang, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Farbe er war, er ist ziemlich quengelig und hat eine recht hohe Stimme. Ach, Tim Roth, der spielt Mr. Orange. Hm. Ja, der angeballert. Ja, richtig. Ja, darum habe ich zuvor zum Scherz gesagt, ich möchte gerne Mr. Orange sein, weil ich glaube, irgendwie zwei Drittel des Films liegt der einfach nur rum und blutet aus. Das ist richtig. Ich mag übrigens, dass Tarantino in seinen Filmen viel auf altbewährte Schauspieler aus alten Filmen, also aus seinen alten Filmen zurückgreift. Tim Roth spielt zum Beispiel und der Typ, der Mr. Blonde gespielt hat, spielen in The Hateful Eight wieder mit. Ah, der hatte ich noch nicht gesehen. Ich könnte bloß ein bisschen mir denken, dass das ein bisschen kommt. Ich habe ein paar Leute reden hören, dass scheinbar Tarantino, wie sehr viele künstlerisch engagierte Leute, doch irgendwie psychisch etwas labil oder problematisch sind und damit halt mit Leuten umzugehen nicht so gut sind. Und deshalb natürlich lieber mit Leuten, die sie schon kennen, agieren, als mit neuen. Das Gerücht ist mir jetzt so nicht bekannt, ist mir an sich aber auch relativ egal, weil ich einfach die Filme mag, die er produziert. Mein Kill Bill ist da so ein bisschen von abgeschottet, weil ich kein Fan bin von hey, du hast hier eine Liste mit Namen und du gehst die von unten nach oben ab. Es ist ein Rachefilm, Mann. Das ist... Hör mal, das ist... Das ist, was Tarantino macht. Das ist, wie hieß es? Er macht Liebesbriefe an ein Genre. Wie hieß es? Death Race? Nee, hier mit Kurt Russell. Auch von Tarantino. Nee, nicht Tarantino. Schneller als der Tod, nee. Ah, wie hieß der? Weiß ich nicht. den hatte ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen und das ist ein Rachefilm. Das ist ein verfickter Rachefilm. Der ist auch richtig gut als Rachefilm, finde ich persönlich. Kill Bill war für mich irgendwie... Können wir sehen, ob wir vielleicht noch einen finden? Komisch. Ja, wir können ja vielleicht schauen, ob wir den noch einen weiteren Tarantino-Film auf der Liste finden. Garantiert wird es auf jeden Fall kommen. Wir könnten jetzt mal langsam versuchen, den einzuordnen, weil bisher hatten wir 4 Filme. Wild Tales, The Green Mile, Nada und Simin, eine Trennung und In Their Eyes. Ja. Wo würden wir denn Reservoir Dogs ansiedeln? Hast du eigentlich mittlerweile die Hälfte der Filme gesehen, Anschlo? Ja. Ja, dann darfst du ja berechtigt zu voten. Wo würdest du den denn einsetzen? Unter Green Mile. Unter Green Mile, also auf Platz 3, mitten in der Mitte. Ja. Die Redaktion sagt, du lügst. Das ist mir egal. So, dann, Ansgar, du hast ja auch reichlich gesehen. Wo würdest du den sehen? Ich habe nicht alle jetzt gesehen, weil ich nicht bei jedem... Nee, Podcast du musst bloß die Hälfte gesehen haben, damit du voten darfst. Du hattest Wild Tales gesehen und Green Mile hast du auch, also hast du die Hälfte. Ja, ich habe Nadja und Simin habe ich mir auch angetan. Jetzt hör mal eben auf. Siehst du, also hast du mehr. Das heißt, du darfst voten, Redaktion nicht. Die hat nicht mal Reservoir Dogs gesehen. Shame on you. Shame on you. Shame on you. ich kann's schwer einordnen. Ich würde es am liebsten auf eine Stufe stellen mit Green Mile. Da ich wusste, dass das nicht geht, habe ich es da drunter angesiedelt. Also Platz 2 oder 3. Darunter im Sinne von Green Mile ist besser. Green Mile ist besser, meinst du? Also würdest du auch auf Platz 3 das sehen? Ja, ich denke auch, ja. Ja, ich würde es... Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, einfach bloß diese Art, wie es ist, ich würde auf 1. Das heißt, wir haben 3, 3, 1 sind 7 durch 3... Sind wir bei 2, irgendwas, also sind wir doch wieder auf Platz 3. Ja, boah, boah, boah. Was willst du? Hey, ich möchte bloß, dass meine Stimme vielleicht doch irgendwas gesagt hat. Demokratie, deine Stimme ist unwichtig. Richtig. Das heißt, dass sie trotzdem gehört werden muss, dass ich mich beschweren kann für Trump, weil ihr wisst doch, wer nicht gewählt hat, hat kein Recht, sich zu beschweren. Das ist richtig. Niemand von uns möchte, so, dass Trump gewählt wird. Aber okay. Vote or die, also unser neuer dritter Platz. Reservoir Dogs. Yay. Warte. So, worauf hofft ihr denn für nächste Woche? Was für ein Genre würdet ihr gerne sehen? Boah, ich hätte Bock auf Horror. Du würdest Horror gerne sehen. Da wir es eh auswürfeln, mache ich mir gar keine Hoffnung. Ich würde gerne einen weiteren Quentin Tarantino, weil das sind, glaube ich, die höchsten Chancen, weil der hat, glaube ich, 4 oder 5 auf der Liste wahrscheinlich. Jetzt würfel einfach. So, okay, kommen wir zum Wurfergebnis. Unser Wurfergebnis ist 51. Wir sind mal richtig hoch. Und 51 ist? Sekunde, ich möchte ja kurz F5, weil wir müssen ja schauen, Deadpool ist in letzter Zeit so hoch und runter am Hüpfen, man muss ja aktuelle Ergebnisse gucken. Okay. Aktuell ist 51 Deadpool. Boulevard der Dämmerung, ein Film von 1951. Oh, shit. Boulevard der Dämmerung? Boulevard der Dämmerung. Ich habe den noch nie gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Wer spielt denn da mit? Also wie das aussieht, ist das schon mal ein Schwarz-Weiß-Film noch. Haha, 1950, das ist so unerwartet. Oh, wow, die Redaktion hat es gerade zugegeben. Sie ist einfach nur deshalb nie beim Podcast dabei, damit sie die scheiß Filme nicht sehen muss. Ja, wussten wir doch vorher schon. Es ist ein Drama, ein Film-Noir. Klingt schon mal, was schon mal was Cooles ist. Versprochen, ja, vielversprechend. Sunset Boulevard. Eine Hollywood-Story. Oh nein. Die enden nie gut. Ey, warte mal, ich glaube. Ich kenne keinen der Schauspieler. Ich glaube, den kenne ich. Hey, da ist einer Swanson. Boulevard. Also, es ist Sunset Boulevard im Original. Ja, genau, von 1950. Der dauert 1 Stunde und 50 Minuten. Das ist für die Zeit scheiße lang. Dann müssen wir mal gucken, was das wird. Scheiße lang, ja. Der ist. Also, es ist Drama, Film noir. Ich denke, dass es nicht gut ausgehen wird, aber wir können uns ja gut dabei halten. Versuchen wir einfach Sachen, die vorkommen. Es ist ein Noir-Film, Sunset irgendwie mit Film. Ich sag, ein verdammter Detektiv mit einem Fedora wird vorkommen. Und Alkoholproblem. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Film ist, den ich meine. Also wird auf jeden Fall eine hochnäsige, ich sag eine freche Hollywood-Schauspielerin drin vorkommen, die... Nein, eine stolze Diva wird es sein. Oder und eine ganz, stolze Diva. Und ganz dünne Schnurrbärte. Oh ja, ganz dünne Schnurrbärte. So Burt Reynolds-Style. Und die Prohibition wird zumindest einmal erwähnt. Obwohl sie da, glaube ich, schon vorbei ist. Das ist ein mutiger Anspielung. Oder Unmut zwischen gegenüber den Deutschen oder irgendwie sowas. Ist das nicht 30 Jahre zu spät für die Prohibition? Deswegen sage ich ja, obwohl sie da schon vorbei ist. Erwähnt. Also Prohibition und... Deutsche. Prohibition, Deutsche. Du sagst Deutsche, Nazis werden vorkommen. Nein, aber in irgendeiner Form werden Deutsche erwähnt. Und zwar abwertend. Ja. Ja, natürlich Faschismus oder so. Ja, wir können ja sehen, wie viel davon tatsächlich vorkommt. Wir haben ja sonst noch unsere laufende Wette, welcher Videospielfilm als erstes produziert wird. Da warst du, glaube ich, nicht bei Ansgar, oder? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Wir hatten kurz gedacht, was sind für Spiele an Videofilme, also welche Videospiele als Filme produziert werden würden als nächstes. Kannst ja vielleicht bis zum nächsten Mal denken, ob dir ein Vorschlag einkommst, dass du mit in die Wette einsteigst. Welcher Film als erstes gemacht wird. Okay. Auf jeden Fall, ja, das wird doch mal was Interessantes. Der erste Schwarz-Weiß-Film, den wir zu Gesicht kriegen dabei. Ich hatte gehofft, dass Casablanca der erste sein würde, muss ich ehrlich sein. Tja. Manchmal ist das so. Tja. Manchmal nicht. Ja, aber kommen wir nicht drüber. Also, ja, dann kommen wir doch mal langsam zum Ende. Ja, die Flasche ist auch am Ende. Herr Ansgar, Herr Krakel, möchtest du denn noch jemanden grüßen oder irgendwas verlinken? Ich grüße die Leute, die Audacity möglich gemacht haben. Oh, shit, ich hab's gesagt, Entschuldigung. Einfach, damit wir etwas haben, womit wir unsere wunderschönen Stimmen aufnehmen können. Ja, weil Kassettentapes tun's leider nicht mehr. Ich muss keiner wissen, dass wir die ersten Porto, 4 Folgen Mann, das so Porto bearbeitet haben. Das muss keiner wissen. Nee, ansonsten reicht das. War's. Und dein Krakel-Comics möchtest du nicht verlinken. Okay. Das machen wir sowieso immer. Leute, Krakel-Comics. Ja, jetzt. Wichtig. Krakel-Comics. Ja. Krakelcomics.com. Sie sind witzig, sie sind gezeichnet von dem Kerl hier, also wisst ihr jetzt die Stimme wir, zu dem wir blenden Gesicht, ein Bild des zeigt. Autors ein. Oh, warte, der Autor bin ich. Dann doch nicht. Wir wissen, wie du aussiehst. Das ist besser, dass nicht so ausgeblendet bist. Nicht umsonst trägst du immer einen Tintenfisch auf dem Gesicht. Ja. So. Aber Angelo, du hast doch jetzt schon mittendrin verlinkt, aber möchtest du vielleicht nochmal genauer sagen, worunter man dich erfährt? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nur darauf Ich möchte nur darauf verweisen, dass irgendwo in dieser Aufnahme befindet sich Werbung in meinem eigenen Namen. Findet. Das ist geil, dass du das im Nachhinein sagst, ja. Wenn man das doch schon gehört. Ja, gut, aber es gibt Leute, die springen durch die Themen und klicken hier und da und die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, finden die Zeile. Also, hast du mal wieder auch nichts zu sagen? Gut, dann kommen wir bloß zurück für den Allgemeinsinn für den Knackpunkt. Wir haben natürlich schöne Verlinkungen. Wir haben uns ja geleistet, die Knackpunkt.net-Adresse, die leider mit dem Nespentreff verbunden ist. Wir haben nichts gegen Nespen, wir haben bloß etwas dagegen, als etwas anderes behauptet zu werden, was wir nicht sind. Sonst könnt ihr uns finden unter Twitter als @der_knackpunkt, weil Leerzeichen ja scheinbar nicht gehen. Oder bei YouTube könnt ihr auch suchen nach Knackpunkt Gaming, da haben wir ein paar nette Sachen. Also, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Knackpunkt, nur echt mit dem roten Mikro. Oh yeah. Ciao! Ciao.